Deutschlandfunk Kultur Interview. Gestern veröffentlichte die Technische Universität Berlin eine besorgniserregende Studie. Danach haben antisemitische Aussagen in den sogenannten sozialen Netzwerken deutlich zugenommen. So seien etwa 30% der Kommentare bei Online-Qualitätsmedien mittlerweile als judenfeindlich einzustufen. 2007 waren es noch gut 7%. Ich hasse Juden so sehr. Juden sind das größte Elend der Menschheit. Die Zionisten-Clans sind die Pest der Welt. Solche Art Botschaften sind mittlerweile offenbar Alltag. Und natürlich auch die Leugnung des Holocaust. Facebook-Chef Mark Zuckerberg will solche Beiträge aber nicht von seiner Plattform verbannen, sagte er in einem Interview. Professor Thomas Hören ist Information-, Kommunikations- und Medienrechtler an der Universität Münster und jetzt am Telefon. Guten Abend. Guten Abend. Solche Posts sind natürlich auch in Deutschland zu lesen, aber hierzulande ist die Leugnung des Holocaust doch verboten, oder? Wie ist die Rechtslage? Ja, hier in Deutschland ist es klar, wir haben Paragraph 130 Strafgesetzbuch, der klar sagt, Holocaustleugner verstoßen gegen das Strafrecht. Und kann Deutschland vor diesem Hintergrund von Facebook verlangen, verbotene Posts zu löschen, auch wenn die in den USA gestattet sind? Ja, das ist schwierig. Also in Deutschland von deutschen Posts können sie verlangen, dass sie gesperrt werden. Dafür haben wir gerade das Netzdurchsetzungsgesetz, das Facebook verpflichtet, für Deutschland die Sachen zu sperren. Für die USA geht das nicht. Bei anderen Dingen löscht Facebook aber sehr schnell. Zum Beispiel, wenn ein nackter Busen zu sehen ist. Kann jede Plattform selbst festlegen, was sie toleriert und was nicht? Nein, Facebook USA kann sich auf die amerikanische Verfassung berufen und die amerikanische Verfassung schützt ganz klar auch Holocaustleugner unter der Meinungsfreiheit. Und daran ist Facebook USA gebunden. Bemerkenswert ist ja auch die Begründung Zuckerbergs. Ich zitiere mal, am Ende glaube ich nicht, dass unsere Plattform das, also die Holocaustleugnung, herunternehmen sollte, weil ich denke, dass es Dinge gibt, bei denen verschiedene Menschen falsch liegen. Ich denke nicht, dass sie absichtlich falsch liegen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Holocaustleugnung passiert also aus Versehen? Nein, das ist der Versuch von Zuckerberg, der kein Jurist ist, irgendwas zu sagen zum Spagat USA-Deutschland und was er sagte, war falsch. Ganz klar. Für die USA kann er sagen, ich bin an die amerikanische Verfassung gebunden, aber er muss akzeptieren, dass wir in Deutschland anderer Meinung sind und das nicht geht. Und das kriegt er nicht zusammen. Zuckerberg sagte auch, solange jemand nicht versuche, Unheil zu organisieren, könne er seinen Inhalt auf Facebook posten, auch wenn andere damit nicht einverstanden seien. Aber das bedeutet nicht, dass die Inhalte verbreitet werden sollten. Im Gegenteil, die müssten verhindert werden. Einerseits posten, andererseits nicht verbreiten. Für wie konsistent halten Sie solche Argumentationen? Ja, was Zuckerberg recht gibt, ist natürlich, wenn wir vom Holocaust wegdenken und armenischen Genozid oder andere Fälle bedenken, wenn jeder Nationalstaat seine nationalen Regeln durchsetzt, wie man mit Genozid umgeht, dann muss bei Facebook irgendwas sagen, um sich selbst und die Meinungsfreiheit am Standort zu schützen. Sie haben das Netzdurchsetzungsgesetz gerade eben erwähnt, Herr Hören. Ich frage mich trotzdem, welche Möglichkeiten angesichts auch solch einer Studie, wie ich sie eingangs zitiert habe, über den Antisemitismus in den sozialen Netzwerken, welche Möglichkeiten hat der deutsche Staat, ausländischen Netzwerkbetreibern solche gegen die Menschlichkeit gerichteten Aussagen zu verbieten? Also wir haben dazu ein berühmtes Urteil, das Urteil von Yahoo in Frankreich. Da haben französische Studenten sich gewehrt, weil Yahoo Nazi-Erinnerungsstücke verkauft hat. Und da haben die französischen Gerichte gesagt, das geht nicht. Das ist verboten nach französischem Recht. Haben ein Urteil gemacht, haben versucht, dieses Urteil zu vollstrecken in den USA. Und die amerikanischen Gerichte haben das Urteil nicht mal zugestellt. Das verstößt gegen die amerikanische Verfassung. Also von da aus, der deutsche Staat kann nur bewirken, dass wir weltweit ein Holocaust-Leugnungsverbot hinkriegen. Dann ist auch die USA mit einer geänderten Rechtslage da. Aber solange das nicht der Fall ist, kann Zuckerberg im gewissen Recht sagen, USA kann ich sperren. Sagt der Informations-, Kommunikations- und Medienrechtler Thomas Hören. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke schön auch.